Viele Christen, habe ich manchmal das Gefühl, brauchen ihre Autorität und ihre Kraft, die sie von Gott haben bekommen, nicht wirklich für das, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Und doch, Gott gibt uns die Kraft. Er gibt uns Autorität. Es ist doch schade, wenn wir uns mit zu wenig zufrieden geben. Fast so, wie man eben ein iPad zum Gemüseschnetzeln würde brauchen. In dieser Predigt sind so zwei Begriffe wichtig. Autorität und Kraft. Um die Autorität und Kraft, die Gott uns gibt, um die geht es. Autorität meint in der Bibel das Recht zu herrschen. Also unsere Stellung, unser Recht, das wir bekommen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Polizist, der bekommt vom Staat Autorität, Gesetze zu überwachen und zu schauen, dass die eingehalten werden. Die Autorität, die beruht auf einer Position von einer Person. Eben, der Staat gibt einem Polizist bestimmte Rechte, die er hat. Ist der Polizist aber im Ausland, dann gelten die Rechte nicht mehr. Also Autorität meint so unsere Stellung, die wir haben, unsere Rechte zu herrschen, über was und wen. Kraft meint nachher die Fähigkeit zu herrschen. Ein Polizist hat nicht nur Autorität von einem Staat bekommen, sondern er bekommt auch Mittel, wie er die Autorität durchsetzen kann. Wie er eben Kraft hat, zu schauen, dass Ordnung und Gesetz eingehalten werden. Und so kann ein Polizist im äußersten Fall auch zu seiner Schusswaffe greifen. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass auch er Autorität und Kraft hatte. Jesus sagt immer wieder, wenn ich die Leute frage, in wem seiner Autorität machst du das jetzt? In wem seinem Namen tust du das? Dann weist er immer wieder auf seinen Vater, auf Gott her und sagt, ich mache das aus Gottes Kraft, aus seiner Autorität. Was ihm das mal vorwerfen, im Johannes 14, er schaffe eigenmächtig, er hat doch gar nicht die Autorität, so zu handeln. Da sagt Jesus zu diesen Leuten, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ein paar Verse später sagt Jesus dann im gleichen Kapitel, dass er aus sich selber nichts tun kann. Alles, was er gemacht hat, hat er eben in der Vollmacht, das ist ein anderes Wort für Autorität, von seinem himmlischen Vater gemacht. Zu den Jüngern sagt Jesus nach der Auferstehung, bevor er in den Himmel zurückgeht, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Er sagt also, meine Autorität, die ist eigentlich allumfassend auf dieser Welt. Mir ist alle Autorität gegeben. Er hat die nicht irgendwie sich selber hergerissen, sondern Gott, der die Welt gemacht hat, hat ihm sie gegeben. Jesus hat also von Gott Autorität bekommen. Und er hat auch Kraft bekommen. Das sieht man ganz gut in der Bibel. Ich habe nur ein Kapitel mal rausgenommen, das erste Kapitel im Markus-Evangelium. Und der sieht man ganz manchmal, wie Jesus die Kraft, die er von Gott hat bekommen hat, einsetzt. Bevor Jesus öffentlich fährt wirken, ist er in die Wüste gegangen. Und dort hat ihn der Teufel versucht. Die Kraft von Jesus hat sich dort das erste Mal darin gezeigt, dass er allen Versuchungen widerstehen konnte. Der Teufel hat ihm noch so viel Macht und Raum versprechen. Jesus hat gesagt, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Er hat Kraft gehabt, der Versuchung zu widerstehen. Nach dieser Zeit, wo Jesus in der Wüste war, Es heisst, die anderen Evangelien ist richtig gestärkt mit dem Heiligen Geist rausgekommen. Er hat er nachher angefangen öffentlich wirken. Er hat die Jünger um sich gesammelt und ist in die Synagoge, heisst es im Markus-Evangelium, am Sonntag drauf, als sie auf Kapernaum gekommen sind und hat dort predigt. Als Jesus die Predigt hatte, da haben die Leute nur noch gestaunet. In Markus 1, 22 heisst es, sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Jesu Wort hatte Kraft, die Menschen zu beeindrucken und Leben von Menschen zu verändern. Also zuerst mal, Jesu Kraft hat sich gezeigt, dass er der Versuchung widerstanden ist vom Teufel. Und sie hat sich in seinen Worten gezeigt, wo die Leute nur noch gestaunt haben. Und die haben ja schon ganz viele Predigten gehört und schon ganz viele gute Rabbi gehört. Und doch in Jesu Wort ist irgendwo eine Kraft gewesen, die sie bisher noch nicht gekannt haben. Nur in der gleichen Predigt kommt die Kraft von Jesus noch das zweite Mal zum Ausdruck. Nachdem er ein Prediger war, hat der Mann, heisst die Bibel, mit einem unreinen Geist anfangen zu schreien. Was haben wir mit dir zu arbeiten, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiss, wer du bist, der Heilige Gottes. Schon spannend, ich habe mir noch nie überlegt, dass die Bibel heisst, dass Jesus geschrien hat. Es heisst nämlich nachher, Jesus hat dem Dämon zurückgeschrien und hat ihm gesagt, er soll verstummen und den Mann verlassen. Und darauf ist der Dämon aus dem Mann rausgefahren, mit viel Aufsehen, es hat ein riesen Trara gegeben in diesem Gottesdienst. Und die Menschen haben nochmal gestaunt über die Kraft, die Jesus hatte, über unreine Geister, über Dämonen. Noch am gleichen Tag heisst es in Markus 6, nach dem Gottesdienst ist Jesus ins Haus von Petrus und von Andreas. Und dort ist die Schwiegermutter von Petrus schwer krank im Bett gelegen. Jesus hat sie in die Hand genommen und aufgerichtet. Und die Frau, die vorher schon höchst Fieber hatte, ist gesund worden. Und das Erste, was sie macht, ist, sie hat einfach Gäste bewirten. Am Abend sind ein Haufen Leute gekommen. Und Jesus' Kraft hat sich immer wieder gezeigt. So schreibt der Markus, so ein bisschen zusammenfassend über den Abend. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem versammelt und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Also Jesus' Kraft zeigt sich auch in den Heiligen. Jesus hat Kraft über die Versuchung vom Bösen. Seine Worte haben eine gewaltige Kraft gehabt, die Menschenleben verändert haben. Er hat Kraft gehabt über böse Geister, über Dämonen und Kraft über Krankheit. Er hat Menschen gesund gemacht. Alles, was er da hat, das hat er jetzt nicht aus seiner eigenen Kraft gemacht, sondern aus der Kraft und der Autorität, die Gott ihm gegeben hat. Jesus hat sich immer als Diener von seinem Vater gesehen. Das ist ganz am Anfang vom Markus-Evangelium. Und auch in den anderen Evangelien sieht man am Anfang gerade schon viel von dieser Kraft, die Jesus hatte. Und es ist spannend, die Geschichte der vier Evangelien, die hört eigentlich überall gleich auf. Bevor Jesus an der Auffahrt zurück zum Vater im Himmel gegangen ist, verheisst er seinen Jüngern, dass sie ab jetzt die gleiche Autorität und Kraft werden erhalten, wie Jesus sie hatte. Zum Beispiel im Johannesevangelium, dort heisst es im Kapitel 20, Verse 21 bis 23, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Also Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, ihr gleiche Autorität, sende ich euch, und das gilt auch für uns heute, in die Welt. Und er sagt nicht, und das müsst ihr aus eigener Kraft schaffen, sondern er haucht sie an und sagt, empfiehlt der Heilige Geist, empfiehlt also die Kraft, die der Heilige Geist euch geben will, empfiehlt die Autorität, eben die Autorität, Menschen Sünden im Namen von Gott zu vergeben, oder Menschen auch zu sagen, sie seien nicht vergeben. Wir haben die gleiche Kraft und Autorität wie Jesus. Wenn wir die Hierarchie auf dieser Welt anschauen, dann sehen wir, dass das Oberste mal Jesus ist. Das macht die Bibel klar. Die höchste Autorität auf dieser Welt hat Jesus im Epheser 1, 21, heisst es, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Jesus steht hoch über allem. Er hat Autorität und Kraft. Ihm gehört die höchste Autorität in dieser Welt, aber auch in der zukünftigen Welt, die Gott wird neu machen. An zweiter Stelle kommt der Teufel. Aber es heisst, Jesus steht hoch über allem. Weiter unten kommt nachher der Teufel. Er wird, auch im Epheserbrief von Paulus, als Fürst von dieser Welt genannt, der über alle Menschen herrscht, die ohne Gott leben. Als nächstes kommen Geister. Also die Geister, die dem Teufel folgen, aber auch die guten Geister. Sie haben die nächste Stufe. Sie sind dem Teufel unterstellt und folgen ihm. Und tun ihr Unwesen. Dämonen, Geister, die uns Menschen plagen. Und erst dann kommen wir Menschen. Der Mensch, ohne Gott, nach dem Sündenfall, hat seine höhere Stellung eingebüßt und kommt da, weit unten. Der Teufel und die bösen Geister können uns plagen. Wir können uns nicht einfach dagegen wehren. Das Unterste kommen nach dieser biblischen Hierarchie die Tiere. Tiere sind Menschen untergeordnet und sollen Menschen dienen. Der Mensch darf über sie herrschen. Das heisst nicht, dass die Bibel sagt, wir sollen Tiere ausnutzen und echt zu unseren Zwecken brauchen, sondern herrschen heisst in der Bibel häufig auch, eben wie Jesus geherrscht hat. Also den Tieren dienen, gut zu den Tieren schauen. Das macht die Bibel auch klar. Aber wir haben Hierarchie, wir haben Autorität über sie, über Tiere. Wenn wir jetzt aber Christ werden, dann passiert einen gewaltigen Karrieresprung, wie wir ihn wahrscheinlich schon nie machen. Die Bibel macht klar, dass unser Platz, wenn wir Christ sind, direkt unter Jesus ist. Dass wir also da als Gläubige unseren Platz haben. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommst du in die Hierarchie bis unter den Platz von Jesus. Wir haben also neu die Autorität über den Teufel, über die bösen Geister aus ihnen nicht mehr ausgeliefert. Ohne Heiligen Geist sind wir noch ausgeliefert gewesen. Wir können es nicht wehren. Als Gläubige müssen wir nicht Angst haben vor dem Teufel, weil wir sind stärker in der Kraft, die Gott uns gibt, in der Autorität, die wir haben. Wir haben eine hohe Stellung im Reich von Gott. Es ist schon spannend, es heisst in der Bibel auch, dass wir mal werden über die Ungläubigen, über die Menschen, die ohne Jesus leben, richten, dass wir über sie werden herrschen. Also die Autorität verändert sich. Jesus gibt uns nicht nur eine Autorität, eine neue Stellung in seinem Reich, sondern er gibt uns auch eine Kraft. Er gibt uns Kraft, in dieser Autorität zu leben. Er sagt nicht nur, ihr seid da oben, sondern er gibt uns auch Kraft, eben den Teufel und die bösen Geister zu überwinden. Weil der Heilige Geist in uns wohnt. Die Kraft bekommen wir durch ihn. Mit dieser Kraft vom Heiligen Geist ist es eben nachher möglich, so wie Jesus zu leben. Der andere Weg. Dass wir der Versuchung widerstehen können. Dass die Sünde nicht mehr stärker ist in unserem Leben als unsere Kraft. In der Kraft vom Heiligen Geist können wir wie Jesus der Versuchung widerstehen. Wir können Worte aussprechen, die Kraft haben. Seinen Jünger verspricht Jesus, dass wenn sie vor Richter, vor Königen werden kommen, sich sicher nicht müssen sorgen müssen. Habe ich denn dann die rechten Worte? Kann ich die rechten Worte sagen, sondern dass sie dann vom Heiligen Geist Wort mit Kraft werden bekommen. Ich glaube, das gilt auch uns heute. Manchmal haben wir ja Angst. Kann ich denn wirklich die rechten Worte finden, von meinem Glauben zu erzählen? Finde ich die rechten Worte, um das zu erzählen, was ich mit Jesus erlebe? Und er verspricht uns, dass er uns, weil der Heilige Geist uns ein Wort gibt, das Kraft hat. Als Christen haben wir auch Kraft über Dämonen. Wir können Dämonen wegweisen und sagen, in der Autorität und in der Kraft von Jesus darf kein böser Geist nichts uns plagen. Im Jakobusbrief heisst es, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Also wenn wir dem Teufel und den Dämonen widerstehen, dann werden sie von uns ablassen und fliehen. Wir brauchen keine Angst haben als Christen vor dem Bösen, weil wir Autorität darüber haben und auch Kraft, das Böse von uns wegzuweisen. Der Mike Riches, der ist der Mann, der das Seminar Leben in Freiheit geschrieben hat und auch die Teilnehmerhefter und Bücher, ein Amerikaner, der schreibt im Teilnehmerheft zu dieser Bibelstelle. In Jakobus 4, 7 lesen wir, dass der Teufel fliehen wird, wenn wir ihm widerstehen. Beachten Sie, dass es nicht heißt, dass er fliehen wird, wenn wir ihn ignorieren. Er führt nachher aus, dass er das Gefühl hat, dass viele Christen das Gefühl haben, wenn wir den Teufel ignorieren, wenn wir nichts mit seiner Macht und mit Dämonen zu tun haben, dann lässt er uns auch in Ruhe. Aber die Bibel sagt, der Teufel, das Böse flieht dann von uns, wenn wir ihm widerstehen, wenn wir ihm eben keinen Raum lassen, wenn wir merken, dass hinter einer Krankheit, hinter irgendeinem Problem, das wir haben, nicht einfach etwas Weltliches liegt, sondern etwas aus dem Geistlichen, dann heisst die Bibel, dass das Böse muss fliehen, wenn wir ihm widerstehen. In der Kraft von Gott können wir auch für Heilung beten, für Kranke beten. Und mit dieser Kraft, wo Jesus Kranke geheilt wird, können wir auch Leute heilen, weil die in uns lebt. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, haben wir Autorität, eben eine ganz neue Stellung und wir haben eine gewaltige Kraft. Die Kraft, die Jesus gelebt hat. Die Bibel heisst so, dass es die Kraft ist, die in uns lebt, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Also wir haben die Kraft, die stärker ist als der Tod in uns und mit der können wir leben, können wir rechnen. Und ich merke, für uns, für jedes von uns bedeutet das eigentlich zwei Sachen, wo mir wichtig geworden sind. Das Erste ist, brauch die Kraft, die du bekommen hast. Brauch die Kraft für das, was Gott vorgesehen hat und gib dich nicht mit weniger zufrieden. Eben wie wir in unserem Video am Anfang gesehen haben, der das iPad als Schneebrett braucht, der bleibt weit unter den Möglichkeiten von dem. Ich glaube, manchmal brauchen wir unsere Kraft auch für viel zu wenig. Und das ist jammerschade. Kraft und Autorität, die wir durch den Heiligen Geist haben, die reicht für viel mehr, als für so ein durchschnittliches, gewöhnliches Leben. Vieles, was wir als Problem im natürlichen Bereich anschauen, hat häufig, glaube ich, auch eine geistliche Komponente. Brauch deine Kraft, um für Kranke, für Traurige und Bedrückte zu beten. Setz deine Autorität ein und weise jede Krankheit, die du merkst, das hat eine geistliche Komponente, im Namen von Jesus weg. Geh davon aus, dass eine Pechsträhne durchaus auch aus dämonischer Aktivität gegen dich zurückzuführen sein. Und setz deine Autorität ein. Wenn du dem Teufel widerstehst, dann wird er fliehen. Brauch deine Kraft und Autorität auch gegen die Versuchung. Ich glaube auch uns, wo der Teufel, wie er Jesus in der Wüste hat, immer wieder versuchen. Und er weiss, wo wir schwach sind. Aber wir sind nicht einfach dem Teufel irgendwie gefangen. Und er ist nicht stärker als uns. In dieser Autorität, die uns Jesus gibt, sind wir stärker als jede Versuchung, die er uns versucht, uns zu schwächen, uns vom Weg mit Jesus abzubringen. Brauch deine Autorität, um dem Teufel auch da zu widerstehen. Das Zweite, was uns der Predigtext herausfordert, ist, in dieser Autorität von Jesus zu leben. So wie Jesus gesagt hat, er hat nur das gemacht, was er den Vater gesehen hat und sich immer wieder bewusst war, ich bin ein Diener vom Vater und meine Autorität habe ich von Gott bekommen. So ist es auch für uns wichtig, dass wir wissen, meine Autorität, die ist nicht in mir drin, die habe ich von Jesus. Er gibt mir Autorität. Durch ihn kann ich tun, was wichtig ist. Wir sind herausgefordert, in dieser Verbindung mit Jesus zu leben und ihn auch immer wieder zu bitten, wie wir unsere Kraft und unsere Autorität sollen einsetzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nur durch Jesus die Kraft und die Autorität haben. Jesus in dir ist stärker als alles Böse. Jesus in dir gibt dir eine gewaltige Kraft und eine neue, hohe Stellung. Nicht du bist der, der Kraft hat, sondern Jesus in dir. Die Kraft, die wir bekommen, die entfaltet sich dann, wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben. Ich glaube, dass wir noch werden staunen, was wir alles als Christen in der Region der Kraft von Jesus können bewirken. Ich weiss nicht, wer von euch alle so ein Natel oder auch so ein Tablet hat. Ich habe schon manchmal gestaunt, wenn ich gemerkt habe, das könnte man mit dem auch noch machen. Oder da hat es auch noch eine Funktion. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gewusst, dass das geht. Ich glaube, so wird es uns in unserem Leben geben, wenn wir lernen, in dieser Autorität und in dieser Kraft von Jesus zu leben. Wir werden staunen, was wir alles durch ihn können tun können. In der Kraft von Jesus wird noch Grosses geschehen. Kranke werden gesungen. Menschen werden frei von Macht vom Bösen. Jesus wird bei vielen Menschen ihren persönlichen Heiland, weil wir eben die Worte weitergeben, die der Heilige Geist uns gibt. Durch die Kraft und die Autorität, die wir in Jesus haben, ist es möglich. Ich bete noch. Danke, Jesus. Ja, dass wir in dir eine neue, hohe Stellung haben. Dass wir über allem Bösen stehen. Dass wir einen Platz direkt unter dir bekommen. So eine Erdstellung, die du uns schenkst. Durch das, was du da hast für uns, durch dein Sterben und durch deine Auferstehung. Danke, Jesus, für die Kraft, die in uns lebt. Herr, hilf uns, in dieser Kraft zu leben. Die Kraft wirklich auch zu brauchen, für das zu tun, was du für uns vorhast. Danke, Herr, dass du uns hilfst. Jeden Tag einfach einen Schritt von dem zu tun. Jeden Tag wieder ins Bewusstsein, was für eine Kraft und was für eine Autorität wir eigentlich haben. Ich danke dir, Herr. Amen.